Die kindliche Kaiserin blickte Atreo groß an. Er hat mir versprochen zu kommen. Ich habe es in seinen Augen gelesen. »Ja, das ist wahr«, rief Bastian, »und ich komme auch gleich. Ich muss mir nur noch mal alles gründlich überlegen. Es ist nicht so einfach.« Atreo senkte den Kopf. Wieder warteten beide schweigend lange Zeit. Aber der Retter erschien nicht, und nicht das kleinste Anzeichen deutete darauf hin, dass er sich ihnen wenigstens bemerkbar zu machen versuchte. Bastian stellte sich vor, wie es wäre, wenn er plötzlich vor ihnen stünde, in all seiner Dickheit mit seinen X-Beinen und seinem käsigen Gesicht. Er konnte förmlich die Enttäuschung im Gesicht der kindlichen Kaiserin sehen, wenn sie zu ihm sagen würde, »Was willst du denn hier?« Und Atreo würde vielleicht sogar lachen. Bei dieser Vorstellung schoss Bastian die Schamröte ins Gesicht. Natürlich, sie erwarteten irgendeinen Helden, einen Prinzen oder sowas. Er durfte sich ihnen nicht zeigen. Das war ganz unmöglich. Als die kindliche Kaiserin endlich aufblickte, war der Ausdruck ihres Gesichtes verändert. Atreo erschrak fast vor der Größe und Strenge ihres Blickes. Und er wusste auch, wo er diesen Ausdruck schon einmal gesehen hatte. Bei den Sphinxen. »Mir bleibt noch ein Mittel, aber ich mache ungern von ihm Gebrauch. Ich wünschte, er würde mich nicht dazu zwingen.« »Welches Mittel?« »Ob er es weiß oder nicht. Er gehört schon zur unendlichen Geschichte. Jetzt kann und darf er sich nicht mehr zurückziehen. Er hat mir ein Versprechen gegeben und muss es halten. Doch kann ich es nicht allein bewirken. Wer in ganz Phantasien vermag etwas, das du nicht kannst?« »Der Alte vom wandernden Berg.« Atreo schaute die kindliche Kaiserin in höchster Verwunderung an. »Die alten Leute in unseren Zeltlagern erzählen den ganz kleinen Kindern von ihm, wenn sie unfolgsam oder schlecht sind. Sie sagen, dass er alles, was man tut oder unterlässt, ja sogar was man denkt und fühlt, in sein Buch schreibt und dass es dann dort für immer aufgezeichnet steht, als schöne oder als hässliche Geschichte, je nachdem. Als ich selbst noch klein war, habe ich es auch geglaubt, aber später dachte ich, es sei nur ein Ammenmärchen, um die Kinder zu erschrecken.« »Du kennst ihn also? Den Alten vom wandernden Berge?« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn ich ihn finde, dann wird es das erste Mal geschehen, dass wir uns begegnen.« »Unsere alten Leute erzählen auch«, fuhr Atreo fort, »dass man niemals wissen kann, wo der Berg des Alten sich gerade befindet, dass er immer ganz unerwartet erscheint, einmal da, einmal dort, und dass man ihm nur durch Zufall begegnen kann oder durch Schicksalsfügung.« »Ja«, antwortete die kindliche Kaiserin, »den Alten vom wandernden Berge kann man nicht suchen. Man kann ihn nur finden.« »Auch du?« »Auch ich.« »Aber wenn du ihn nicht findest?« »Wenn es ihn gibt, werde ich ihn finden. Und wenn ich ihn finde, wird es ihn geben.«